Kapitel 39 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Sonntagsfeier. Was schwebt dort auf des Wohllauts Schwingen zu mir herüber durch die Luft? Ich höre es rauschen, höre es klingen in süßem, morgendlichem Duft. Das ist die Orgel, sind die Glocken und der Posaunen ernster Klang. O horch, sie laden mich und locken zu einem längst entwöhnten Gang. Sieh, vor der Kirche, welch Gedränge, vom Staub des Werkeltages rein, drängt alt und jung in bunter Menge sich in das Heiligtum hinein. Und hier in sonntäglichem Kleide, den Kranz in glatt gestrichenem Haar, gesenkten Augs, doch Augenweide der Jungfrauen wunderholde Schar. Sie gehen all mit leisen Schritten, erwägend ihres Herzens Not. Sie wollen beten, wollen bitten um Haus und Hof und täglich Brot, dass sich die Krankheit endlich wende, dass auf dem Feld die Frucht gedeih und dass die Arbeit ihrer Hände mit gutem Zins gesegnet sei. O Wahn des Glaubens, süße Stille, in der das Herz sich selbst verlor, du, meiner Kinderwelt-Idylle, was steigst du heute mir empor? Und würde mir die Welt zu eigen und neigten alle Sterne sich, ich könnte doch mein Knie nicht neigen, nicht deine Psalmen rühren mich. Denn andere Glocken hör ich tönen, ein anderes Lied steigt himmelwärts, und anders strömt mit mächtigem Dröhnen Drometenklang mir in das Herz. Wir stehen auch gedrängt in Scharen, wir Männer, die der Tag erweckt, doch keinen Kranz in unseren Haaren, mit Myrten nur das Schwert bedeckt. Wir glauben auch an einen Morgen, an einen Sonntag hell und licht, der, blöden Augen noch verborgen, die Wolken endlich doch durchbricht. Wir beten auch, unausgesprochen, ein Hauch, der unsere Brust durchweht, ein stummer Schwur, ein Herzenspochen und eine Tat, das ist Gebet. Drum sollt ihr uns nicht gottlos schmähen, nennt uns nicht Ketzer, treibt nicht Spott, auch hier, wo unsere Fahnen wehen, der freie Geist ist auch ein Gott, von allem Finstern, allem Bösen, von Sklavenketten groß und klein, er wird noch einmal uns erlösen, noch einmal unser Heiland sein. Lasst denn geduldig, ohne Grollen, uns wandeln auf verschiedenem Pfad, sei jeder nur getreu im Wollen, nur jeder männlich in der Tat. Dann deinen Gläubgen, deinen Frommen, mit Liederklang, mit Schwerterschlag, dann wirst auch du uns endlich kommen, du, unser Sonntag, Freiheitstag. Ende von Kapitel 39.